Erde bohr. Was aus dem ersten Track nicht verstanden? Mit der 6 und ich komme mit der Leiter nicht weiter. Aber mein Beileid, du schaust aus wie der Typ da von Twilight. Und mit meinen Leibern leider, wir leibern der Zeit. Bist du bereit für die geilsten Mai-Kunst? Des Geistes kommt nicht vor der Kunst der Technik. Lern mal deine Regeln, weil du bist lächerlich. Laden ist das Arme, die schlechtesten Rapper im Land. Das liegt nicht an uns, das liegt am S, das ist ein Rapper-Verstand. Das liegt auf der Hand, ist dir vom Anhand. Der Typ ist euch deppert, verdammt, komplett am Sand. Für Hip-Hop erschand, nimm ihn auseinander. Schau mal, was er kann. Du bist dumm, dumm, dumm. Ich habe jetzt einen Grund, warum ich dich weiter dissen darf, weil du bist eine Blamage. Du bist gar nicht so hart, weil ich scheiße auf Gerate. Das ist keine Endstation, wir rennen nicht auf Gleise. Wir sind nicht so wie du, es ist die Art und Weise, die uns unterscheidet. Du sagst nur Scheiße, begreifst es. Die Zeit jetzt wird für dich nur peinlich. Die Endstation für dich, du Penner, ist nah. Diese Rapper wie Este, hey, wir kennen sie ja. Wir sind auf der Image fixiert, wir haben der Image studiert. Jetzt ist der Image schoniert, bei meiner Stimme krepiert. Du bist nicht so wie ich und bist nicht Chuck Norris. Havara du Ballad, weil du checkst gar nix. Ich bin Lazy Boy, gib mein Senf dazu. Lass uns endlich mal in Ruhe. Hier bist der Noob, das Ärger nimmer geht. Der auf unserer Abschlussliste steht. Die Crew wird dir jetzt so richtig blamieren. Und du wirst ihn bonchinieren. Wann wir mit dir fertig sind, sitzt du nur mehr Rera daheim. Keiner nimmt die ernst. Ah jo, weißt eh, Waldviertler drei Leute. Nein, geh an, wir sind so weit. Ich weiß ja gar nicht, was du von uns willst. Hör lieber auf, bevor du dich verküsst. Mein Part ist vorbei, das steht schon fest. Freezy Trap gibt dir den Rest. Die Endstation für dich, du Penner, ist nah. Diese Rapper wie Este, hey, wir kennen sie ja. Wir sind auf der Image fixiert, wir haben der Image studiert. Jetzt ist der Image schoniert, bei meiner Stimme krepiert. Du bist nicht so wie ich und bist nicht Chuck Norris. Havara du Ballad, weil du checkst gar nix. Ganz ehrlich gesagt, ich bin eingeschlafen bei dem Track. Hab mich gefreut, jetzt kommt was zurück, doch es ist ein eicher Dreck. Meine Spanischlehrerin hat gesagt, das ist das La Merda. Du bist der Anfänger, nur 15 und das Herr. Aber was soll ich jetzt tun? Ich sag sorry für meinen Anspruch, heute ist denn du bist hässlich, grässlich, lästig wie Rauschlag. Manche werden glauben, ich bin unzuverlässlich. Doch die Leute, die mich kennen, sagen du Hund bist zu lässig. Ich hab die Crew hinter mir, die du dir nicht leisten kannst. Ich komm in Disco-ficke Frau mit meinem steifen Schwanz. Und Este steht daneben und begreift nicht ganz, denkt sich, fuck, Alter, wie macht er das? Ich kann ja nur Karate. Scheiß auf Rap, du kannst nicht rappen, das ist alles. Hör dir meine Rhymes an, ich bin heiß auf Rap, ich kann es. Es sind die üblichen Rapper, ohne Sender, MC, wir sind die Austro-Rap-Crew. Und wenn du nicht fliehst, dann ja, nicht meine oft, ja, von Pippas abkriegten Hirtenhunde. Du hast den Rappen, keine Ahnung, wie ich in Wirtschaftskunde. Dieser Penner soll meine Existenz gefickt haben. Es ist klar, dass wir ab heute die Konkurrenz vernichtet haben.